Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Kannst du nicht schneller fahren? Bei dem Regen? Hey, was ist denn das? Überholt uns vor dieser Kurve. Idiot. Hast du das gesehen? Das ging ja gerade noch mal gut. Hast du gesehen, dass das eine Frau war? Na und? Man fährt so einen Wagen. Wir fahren fast 100 bei dem Regen. Und da muss mir dieses Fräulein doch unbedingt den Auspuff zeigen. Da siehst du das da vorne? Ha. Jetzt hängt sie hinter dem Kieslaster und kann nicht weiter. Mein Gott, die überholt ja trotzdem. Die muss lebensmüde sein. Vielleicht ist die blau? Nicht blau, aber Frau. Danke. Sowas darf doch ein Führerschein gar nicht erst bekommen. Mhm, das hast du nötig zu sagen. Ach nicht, ich sitze hier hilflos auf dem Beifahrersitz. Herrgott, warum überholst du den Kieslaster nicht? Von vorne kommt doch einer. Aber das schaffst du doch glatt. Also los, zurück in den dritten. Gib Gas! Nein, stopp! Also ich glaube zwar nicht, dass du mit Alkohol besser fährst, aber auf alle Fälle bist du da nicht so nervös. Aber jetzt bin ich's. Also zurück in den dritten, Blinker raus. Nein, zu spät. Mann, sei doch nicht so zappelig. Du machst mich ja zappelig. Wollen wir denn ewig hinter diesem Kieslaster hängen? Ich verlange ja gar nicht von dir, dass du rangehst wie diese Edelnutte in ihrem roten Flitzer, aber... Scheiße. Das kommt davon, wenn man so ewig hinter diesem Kieslaster herbummelt. Da knallt natürlich irgendwann ein Stein in die Scheibe. Nee. Das hat sich wie ein Schuss angehört. Ein Schuss? Ja. Wo soll denn hier ein Schuss herkommen? Was machen wir denn jetzt? Langsam weiterfahren. Was ist denn? Du zitterst ja. Robert, lass uns hierbleiben und warten. Warten? Worauf? Dass ich meinen Führerschein wieder kriege? Mir ist nicht gut. Und wie soll ich bei dem Regen ohne Windschutzscheibe fahren? Ich habe ja jetzt schon eine ganz nasse Brille. Na komm, Mäuschen, beruhige dich. Da musst du für mich fahren und ich kommandiere dich auch noch rum. Entschuldige. So, jetzt mach erstmal den Sicherheitsgurt auf und atme tief durch. Willst du etwa fahren? Ich? Ohne Windschutzscheibe und ohne Führerschein? Nee, danke. Also jetzt telefoniere ich erst nach einem Abschleppwagen und dann nach einem Taxi. Glaubst du, wir finden hier im Wald eine Telefonzelle? Hinter uns war doch ein Haus. Wir sind gerade dran vorbeigefahren, als es der Stein in die Scheibe knallte. Also komm. Mensch, das ist aber ein tolles Haus. Siehst du irgendwo eine Klingel? Und nicht mal ein Namensschild. Naja, typisch. Junge, so eine Auffahrt möchte ich auch haben. Und so ein goldenes Tor. Klasse. Vielleicht können wir was kaufen. Vielleicht wohnt keiner mehr hier. Na doch. Da hinten vor dem Haus steht doch ein Auto. Du, das ist doch der rote Flitzer von der flotten Biene, die uns eben so irre überholt hat. Ja. Ach, das ist ja auch die Klingel. Komische Klingel. Ja, ich habe den Knall auch gehört. Ich war gerade aus dem Auto gestiegen. Ich habe das für einen Auspuffknall gehalten. Und ich für einen Schuss. Sie bleiben doch hier, bis der Abschleppwagen gekommen ist. Ne? Gerne, wenn wir dürfen. Aber ja. Darf ich Ihnen so lange was zu trinken anbieten? Nein, danke, mir nicht. Mein Mann, der ist da eisern, weil er sein... Der Arzt hat es mir verboten. So lange trinke ich aus Anstand in seiner Gegenwart eben auch nichts. Und wie wäre es mit einer Tasse Tee? Ja, gerne. Aber nur, wenn es Ihnen nicht so viel Mühe macht. Aber gar nicht. Lass mich das machen, Schätzchen. Ja, er kocht wirklich einen ganz fantastischen Tee. Ach, du Schmeichlerin. Das ist sicher für dich, Schätzchen. Ja, das wird Oskar sein. Hast du sie erkannt? Glaubst du, dass sie das wirklich ist? Ja. Ich wette mit dir schon die Stimme. Ja, ich habe sie auch gleich erkannt. Diese Ansagerin vom Dritten, meinst du doch, nicht? Unsinn. Das ist Victoria, die ein Baby kriegt. Und ihr Mann geht fremd. Also das sagt mir nun wirklich nichts. Aber in diesem anderen Film hast du sie gesehen, wo sie mit ihren Eltern Urlaub auf Mallorca macht und sich in diesen Italiener verliebt. Ach, die nackt aus dem Bett springt? Ja. Natürlich. Caroline Lanka. Jetzt fällt mir auch der Name wieder ein. Dass die so groß ist. Ich habe die immer für kleiner gehalten. Ha, klasse. Aber 20 ist die nicht mehr. 31. Ich habe es beim Friseur gelesen. Und wer ist dieser Tee-Heini? Ihr Mann? Nee, verheiratet sind die nicht. Sie leben ohne Trauschein zusammen. Sie sind sehr glücklich, stand da. Sehr glücklich? Ja, eher. Aber Sie? Mit dieser halben Portion von Mann? Also, ich finde Sie attraktiv. Woran denkst du, Schatz? Warum willst du hinterher immer wissen, was ich denke? Wozu habe ich dich, wenn ich das nicht wissen darf? Ich denke, dass ich zum Arzt gehen sollte. Hm. Ich merke ja, dass du heute wieder so niedergeschlagen bist. Sag mir doch, was es ist. Hm? Es hat gar nichts mit heute zu tun. Es ist die Schlaflosigkeit, unter der ich seit Jahren leide. Sag mal, hast du Angst vor dem Tod? Du hast keine Ahnung, wie ich dich um deinen Schlaf beneide. Oh, ich habe Albträume, um die du mich bestimmt nicht beneidest. Doch, 100-mal lieber Albträume. Als Schlaflose lebst du in der finsteren Hälfte deines Ichs. Man ist einem Terror ausgesetzt, der einen auf die Dauer zerstört. Das hast du gut gesagt. Hast du das in deinem Buch geschrieben? Dein Verleger müsste sich eigentlich auch mal melden. Der kann doch nicht ewig in Urlaub sein. Ich möchte zu einem Spezialisten gehen, wenn du nichts dagegen hast. Natürlich nicht, Schatz. Solche Psychotherapeuten sind aber sehr teuer. Na komm, als ob's darum ginge. Doch. Ich weiß, dass du dein Geld sogar gerne für mich ausgibst. Du wirst es eines Tages auf Heller und Pfennig zurückbekommen. Ja. Dieser Professor Hüllemann wird sehr teuer sein. Du kannst mit Recht fragen, warum ich keine Schlaftabletten nehme. Weil du Angst davor hast. Ich habe keine Angst. Schlaftabletten sind keine Lösung. Sie setzen das Denkvermögen herab. Du, woran denkst du, wenn du so lange wach liegst? An dies und das. Ja, aber nicht an mich, hm? Ich denke nur an dich. Ich frage mich, was du an mir findest. Ich frage mich, ob du mich betrügst. Ich frage mich, wie die Männer wohl sind, mit denen du mich betrügst. Merkst du gar nicht, dass du im Grunde nur an dich denkst? Was ich an dir finde, ob ich dich betrüge. Weißt du, was mich so an dir fasziniert? Deine Intelligenz, dein Erfolg, deine Vitalität, deine Überlegenheit. Ja, faszinierend. Aber nicht lieben. Ich liebe dich, Caroline. Aber nicht mehr als andere auch. Und als vieles andere. Mehr als alles. Du bist alles, was ich habe. Jetzt verwechselst du mich mit deiner Mutter. Meine Mutter? Hm? Die lasse ich verkommen. Ja, das ist typisch. Du tust mehr für sie als für mich, aber du hast ein schlechtes Gewissen. Du tust sogar für deinen Bruder mehr als für mich. Lässt mich jetzt ein ganzes Wochenende allein, um mit ihm angeln zu fahren. Und was ich mache, das fragst du gar nicht. Doch, ich frage mich, ob du mich betrügst. Wenn ich dich nicht betrügen soll, dann bleib hier. Ich glaube, du betrügst mich wirklich. Quatsch. Was wäre dir egal? Egal. Es wird mich vernichten. Aber was soll ich machen? Wenn du mich betrügen willst, betrügst du mich. Wenn ich mit meinem Bruder wegfahre, betrügst du mich wenigstens nicht mit ihm. Das heißt... Würdest du dich wirklich vernichten? Ja. Ich brauche dich, Ansgar. Du hast keine Ahnung, wie sehr ich dich brauche. Da sind wir. Danke, Bruderherz. Mein Zug fährt erst in einer halben Stunde. Trinken wir noch ein Bier zusammen? Versteh mich nicht falsch, aber ich möchte jetzt kein Bier mit dir trinken. Ah. Ist dir irgendwie unwohl? Angst habe ich nicht. Es wird schon gut gehen. Du kannst dich auf mich verlassen. Aber es ist unmoralisch. Hast du es denn immer noch mit der Moral, mit 31 Jahren? Michael, wann kommt bei dir die Moral? Ja, sie kommt wieder, wenn ich 60 bin. Weißt du, was ich werde, wenn ich nochmal auf die Welt komme? Bis 30 eine schöne Frau, bis 60 ein berühmter Arzt und ab 60 Kardinal. Aber jetzt bist du Vater von 4 Kindern. Stimmt, aber ich habe nur eine Frau. Mensch, Ansgar, bist du überhaupt ein richtiger Mann? Ein Mann ist von Natur aus so veranlagt, dass er Abwechslung braucht. Natürlich bin ich ein richtiger Mann. Aber ein Mensch hat nicht das Recht, all seinen Trieben nachzugehen. Ich habe mich unter Kontrolle. Das ist der Unterschied zwischen uns. Ich verstehe deine Lebenseinstellung nicht. Ich habe Durst, ich will ein Bier trinken. Ich will ja nicht, dass du mit mir auf mein Abenteuer anstößt. Ich habe schlicht Durst. Dieses Flittchen. Oh, du kennst sie nicht. Eine, die einer Frau mit 4 Kindern den Mann ausspannt? Ja, so ist das Leben. Du hast Caroline auch irgendjemand ausgespannt. Und wenn ich dir als Bruder einen guten Rat geben darf... Den kenne ich schon. Nimm mit, was sich dir bietet. Ja, warum nicht? Aus Angst vor Caroline? Es ist keine Frage von Angst, sondern von Moral. Was es auch ist. Ich würde mir wegen Caroline nicht den Kopf zerbrechen. Weil du glaubst, dass sie es mit anderen treibt? Ja, Gott. Nein. Aber was sie nicht weiß, macht sie nicht heiß. Mit einer Lüge leben? Niemals. Also, mit meinen Lügen lebt meine Frau ganz gut. Warum bist du bloß so ein erbärmlicher Aufschneider? Wozu soll ich dir denn ein Alibi geben, wenn sie all deinen Lügen glauben würde? Dir glaubt sie gar nichts mehr. Und deine Kinder glauben dir auch nichts mehr. Nur mir glauben sie noch. Wenn ich dich am Sonntagabend wieder nach Hause bringe und von unserem gemeinsamen Angeln und Schachspielen am Mückelsee erzähle. Wenn ich diese Lügen erzähle. Umso netter, dass du es trotzdem tust. Aber ich frage mich, ob es das wert ist. Mit dieser Frau ist es es wert. Ja, so meine ich das nicht. Ob es die Bruderliebe wert ist, frage ich mich. Die Frau ist mir egal. Ach, hier ist die Telefonnummer von unserem Hotel. Wenn irgendetwas passiert, ruf mich an. Ich leg dir den Zettel ins Handschuhfach. Hoppla. Ist die echt? Nein. Das ist eine echte Parabellum 9 mm. Damit kannst du Elefanten umlegen. Wozu brauchst du denn diesen Ballermann? Für Caroline. Guten Morgen, Schätzchen. Guten Morgen. Guten Morgen, mein Schatz. Du, entschuldige, dass ich schon angefangen habe. Aber der Kaffee, der ist noch schön heiß. Nein. Ich koche mir lieber Tee. Na? Hast du heute einigermaßen geschlafen? Ja, ich habe die ganze Nacht wachgelegen. Kurz bevor du aufgestanden bist, muss ich eingenickt sein. Nur ein Halbschlaf. Ich habe gehört, wie du telefoniert hast. Wer war denn das? Oskar. Er will kurz vorbeikommen. Ist einem elenden Presseagenten denn nicht mal der Sonntag heilig? Du? Heute ist Montag. Hm? Montag? Ah. Natürlich. Ich bin ja immer noch völlig... Ja. Aber ich mache das nie wieder. Nie. Ja, du, gegen Kater habe ich prima Tabletten. Die hätte ich dir eigentlich schon gestern Abend geben sollen. Die sind völlig harmlos. Hier, komm, nimm einen. Gegen Kater? Das ist doch ein Beruhigungsmittel. Ja, besser als ein sinnloser Suff. Kannst du dich an gar nichts mehr erinnern? So eine Gedächtnislücke ist unheimlich. Aber ich hatte dir doch gesagt, dass ich mich nie im Leben wieder betrinke. Ja, du. Und du weißt, dass ich mich unter Kontrolle habe. Du, das ist Oskar. Ich mache auf, ja? Nein. Du trinkst in Ruhe deinen Kaffee aus. Der Anrufer vor knapp 20 Minuten... Oskar braucht doch über eine Stunde. Das kann nicht Oskar sein. Doch, das ist Oskar. Hallo, Oskar. Gott, siehst du schlecht aus. Hast du vor 20 Minuten angerufen? Nee, das muss schon über eine Stunde her sein. Du als Carolins Presseagent darfst sie ja wohl fragen, mit welchem Mann sie vor 20 Minuten telefoniert hat. Du, Oskar, ist heute völlig durcheinander. Ja, so verständlich. Tut mir leid, du, mein herzliches Bein. Oskar. Bein was? Warum guckst du mich denn so komisch an? Ich wollte dir meinen herzlichen... Oskar! Ja, aber hoffentlich stimmt es. Ich hab's auch nur von dem Gerichtsreporter. Was stimmt? Du, hoffentlich. Du, Oskar meint das nicht so. Hat man dich noch gar nicht verständigt, Ansgar? Doch. Doch, man hat. Vor 20 Minuten hat die Polizei hier angerufen. Ich wollte es dir schon beibringen, Ansgar. Darum wollte ich dir vorhin die Beruhigungstabletten geben. Deine Mutter ist heute früh in ihrer Wohnung gefunden worden. Erschossen. Hörst du mir überhaupt zu? Ich kann doch gar nicht anders. Aber wenn ich erst einen Hörapparat brauche, dann stelle ich ihn einfach ab. Wer wagt es, mich um diese Zeit zu stören? Nein, mach die Tür nicht auf. Ich bin nicht zu Hause. Aber vielleicht bin ich zu Hause. Und das ist wieder typisch. Ist es denn zu viel verlangt, dass du dich mal auf meine Seite stellst? Soll ich mit einem Transparent durch die Stadt ziehen? Mehr Jubel für Professor Hüllemann? Können wir wirklich nicht mehr ernsthaft miteinander reden, Erika? Vielleicht reden wir mal ernsthaft über die Scheidung. Was wäre daran ernsthaft? Wenn du die Scheidung ernsthaft wolltest, könntest du sie ohne mich durchsetzen. Ich gehe. Ja, spätestens in einer Woche bist du wieder zurück. In spätestens einer Minute. Ich mache die Tür auf. Ja. Guten Abend. Guten Abend. Verzeihen Sie bitte die Störung. Ist Herr Professor Hüllemann zu sprechen? Nein! Kommen Sie doch bitte herein. Dankeschön. Guten Abend, Herr Professor Hüllemann. Guten Abend. Ich habe nicht eine Minute Zeit. Aber du wolltest doch mit mir sprechen. Ich trete meine Zeit gern an diesen Herrn ab. Ich bin der Schriftsteller Ansgar Maurer. Ach ja. Na bitte, nehmen Sie doch Platz. Danke. Wetten, dass er nicht eines Ihrer Bücher gelesen hat? Es könnte bisher auch höchstens eins sein. Sagen Sie, kenne ich Sie nicht? Jedenfalls hast du bisher nicht so getan. Nein, das Gesicht meine ich. Ja, vom Gerichtssaal. Sie waren doch der psychiatrische Gutachter im Fall des Muttermörders Feierabend. Und ich saß damals auf der Pressebank. Ja, richtig. Ich habe ein Buch über den Fall geschrieben. Tödlicher Rausch. Sind Sie von der Presse? Nein, nein, längst nicht mehr. Haben Sie mein Buch gelesen? Kein Mensch hat mir gesagt, dass es ein Buch über diesen Fall gibt. Ich hatte es Ihnen geschickt, Herr Professor. So, na ja, also die Post erledigt meine Sekretärin. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ich brauche Ihre Hilfe. Na, dann wenden Sie sich bitte an meine Sekretärin. Zu Hause mache ich so etwas prinzipiell nicht. Es ist ein Notfall. Dann gehen Sie in die Psychiatrie. Aber für diesen Fall kommen nur Sie in Frage, Herr Professor. Ich fürchte, dass ich, genau wie dieser Feierabend, einen pathologischen Rausch hatte und einen Mord begangen habe. Wir wollen Sie als Laie wissen, was ein pathologischer Rausch ist. Jetzt haben Sie wirklich einen Fehler gemacht, junger Freund. Wenn Sie zu einem Arzt mit einer fertigen Diagnose kommen, wird er Ihnen immer beweisen, dass er... Kannst du vielleicht einen Kaffee kochen? Für mich bitte nicht. Ich schlafe sowieso schon schlecht genug. Ja, ich gehe schon. Dann fangen wir mal an. Ihre Krankenkasse? Ich zahle alles selbst. Als Schriftsteller? Ich leihe mir das Geld. Von der Frau, mit der ich zusammenlebe. Ach so. Caroline Lanka. Aber vielleicht sagt Ihnen der Name auch nichts? Caroline Lanka. Doch. Sie sind ihr... Ja. Kompliment. Aber jetzt haben Sie ein Problem, was? Klappt es nicht mehr? Oh, mit Caroline habe ich kein Problem. Es geht um meine Mutter. So. Ich bin am Freitagabend mit meinem Bruder zum Mückelsee gefahren. Ich brauchte die Ruhe, um an meinem neuen Buch zu arbeiten. Am Freitagmittag, also noch vor unserer Abfahrt, erhielt ich die Antwort meines Verlegers auf mein zweites Buch. Ach. Ich hatte 5 Jahre dran gearbeitet. Es war ein entsetzlich dummer Brief. Er lehnte das Buch mit den idiotischsten Argumenten ab. Ja, und am Abend saß ich dann am Mückelsee vor dem Anfang meines dritten Buches. Was sollte das noch? Was sollte ich noch? Ich musste mit jemand darüber sprechen. Mein Bruder war bei seiner Geliebten. Ich bin in die Stadt zu meiner Mutter gefahren. Warum nicht zu Caroline Lanka? Ich wollte zuerst mit meiner Mutter reden. Mhm. Sie ist Alkoholikerin. Seit ich zu Caroline Lanka gezogen bin, ist es ganz schlimm. Als ich kam, war sie schon angetrunken. Ein fremder Mann war bei ihr. Wie häufig ein Zechbruder. Sie liest sie in der Kneipe auf. Dieser war ein Angeber. Er forderte mich auf, mitzutrinken. Ich weiß noch, dass ich nach einer halben Flasche Schnaps nichts mehr trinken wollte. Mhm. Von da ab weiß ich nichts mehr. Ich bin am nächsten Mittag in der Hütte am Mückelsee wieder zu mir gekommen. Mit einem furchtbaren Kater und einer unheimlichen Gedächtnislücke. Heute Morgen erfuhr ich, dass meine Mutter erschossen in ihrer Wohnung aufgefunden wurde. Hm. Und nun frage ich mich, ob ich sie in einem pathologischen Rausch erschossen habe. Eine Gedächtnislücke kann man nach jedem schweren Rausch haben. Aber das Wesensfremde der Tat... Wesensfremd ist ein Terminus, den Sie als Laie gar nicht in den Mund nehmen dürfen, bei allem Respekt vor Ihrem Buch. Aber wenn Sie ein Buch über den Fall Feierabend geschrieben haben, dann wissen Sie, dass Sie im Fall eines pathologischen Rausches mit Freispruch rechnen dürfen, während Sie womöglich lebenslänglich kriegen, wenn Sie stinknormal besoffen waren. Nicht, dass ich etwa den Verdacht hätte, Sie wollten mich reinlegen. Das können Sie auch gar nicht. Sagen Sie mal, sind Sie auf der Flucht? Ich habe mich der Polizei sofort gestellt. Und die haben Sie wieder laufen lassen? Ja. Die glaubt an Selbstmord. Da hat wahrscheinlich irgendein dämlicher Kollege Selbstmord auf den Totenschein geschrieben. Soll ich Ihnen mal den perfekten Mord verraten? Ihre Mutter ist ja nun schon tot, also nehmen wir mal Caroline Lanka. Erdrosseln Sie sie einfach mit einem Nylonstrumpf. Dann müssen Sie den Notarztwagen rufen und erzählen, dass sie einen Herzanfall gehabt hat. Dann schreibt der Notarzt gleich einen Totenschein aus, Herzinfarkt. Ja, peinlich wird es erst, wenn der Beerdigungsunternehmer den Strumpf um den Hals der Leiche findet. Alles schon da gewesen. Wer führt denn die Ermittlungen? Ich habe mit einem Hauptkommissar Ohliche gesprochen. Ohliche. Ich habe ihn gefragt, ob es Mord gewesen sein könnte. Theoretisch ja, hat er gesagt. Der größte Schwachkopf, den ich kenne. Was ist mit Ihrem Alibi? Ich habe eins. Aber es ist unglücklicherweise gleichzeitig das Alibi meines Bruders. Ach, ja. Ich kann meinen Bruder doch nicht reinreißen. Nein. Die Polizei glaubt, dass der unbekannte Besucher, die wissen nicht, dass es zwei waren, die Wohnung zur Tatzeit schon verlassen hatte. Ein Nachbar hat gehört, wie meine Mutter ihm ins Treppenhaus nachlief und schrie, komm zurück. Und 10 Minuten später fiel der Schuss. Mit aufgesetzter Waffe. In die Schläfe. Keine fremden Fingerabdrücke an der Waffe. Schmauchspuren an ihrer Hand. Na, da kommen Sie zu mir. Sagen Sie mal, spinnen Sie. Ich kann meiner Mutter die Pistole doch an die Schläfe gesetzt haben. Ach. Natürlich hat sie dann mit der Hand danach gegriffen. Und wenn ich in diesem Augenblick abgedrückt habe, hat sie natürlich Schmauchspuren an ihrer Hand. Und Sie haben Handschuhe getragen, nicht? Natürlich, der perfekte Mord. Hören Sie mal, mein Guter. Sie waren so besoffen, dass Sie nicht mal mehr wissen, wie Sie ins Bett gekommen sind. Und in diesem Zustand wollen Sie Ihrer Mutter nach der Tat die Waffe fachmännisch in die Hand gedrückt haben, wegen der Fingerabdrücke? Ich lache mich tot. Es waren gar keine Fingerabdrücke an der Waffe. Was? Auch nicht von meiner Mutter. Der Kommissar hat mir erklärt, dass man auf einer gut geölten Pistole nur selten Fingerabdrücke findet. Ja. Dabei hat er mir die Tatwaffe gezeigt. Es war meine Pistole. Also wenn Sie mit geladener Pistole bei Ihrer Mutter antanzen, nüchtern wohlgemerkt, dann können Sie Ihren pathologischen Rausch vergessen. Dann haben Sie sich Mut für einen vorsätzlichen Mord angetrunken, mein Lieber. Nein, dann hätte ich doch nüchtern den Vorsatz haben müssen, meine Mutter zu töten. Ich wollte ihr die Pistole zur Aufbewahrung bringen. Ich hatte Angst, ich könnte mich in eine Kurzschlussreaktion erschießen. Na, dann hätten Sie die Pistole doch in den Müggelsee werfen. Nein, für den Notfall wollte ich sie wiederhaben. Aber erst, wenn mich alle Verleger ablehnen, wenn mich meine Mutter ablehnt und am Ende auch Caroline, dann will ich nicht mehr leben. Sie haben damals im Fall Feierabend gesagt, dass jeder Mensch, der tötet, zuerst sich töten will. Ja. Und dass Personen, die Angst haben, sich zu töten, dazu neigen, andere Menschen umzubringen. Ja. Kriminalistisch wird man den Tod meiner Mutter wahrscheinlich nie klären können. Aber mit dieser Ungewissheit kann ich nicht leben. Bitte, bitte untersuchen Sie mich. Stellen Sie fest, ob ich ein typischer Mörder bin. Ich fürchte, dass mir mein Terminkalender dazu nicht die Möglichkeit lässt, mein Lieber. Mein Mann drückt sich. Sie überschätzen ihn maßlos. Um sagen zu können, ob Sie ein typischer Mörder sind, müsste er erst einmal wissen, ob Sie überhaupt ein Mörder sind. Liebe Erika, Herr Maurer bezahlt für diese Sitzung. Er bezahlt sehr viel. Glaubst du, dass er für sein gutes Geld verlangen kann, seine Geschichte gewissermaßen vor ausverkauftem Haus zu erzählen? Oder könnte er vielleicht verlangen, mit mir alleine zu sprechen? Vielleicht ist es ganz gut, wenn Ihre Frau dabei ist. Irgendwie würde es mir leichter fallen. Sie glauben, ich würde Ihnen dann die allerpeinlichsten Fragen ersparen, was? Das, worüber man in Gegenwart einer Frau nicht redet. Wie klappt es denn zwischen Ihnen und Caroline Lanka? Ausgezeichnet. Völlig normal. Wie lange sind Sie schon mit ihr zusammen? Ungefähr seit 2 Jahren. Aha. Ich wurde ihr von einem Freund vorgestellt, einem Schriftsteller, der mein Buch sehr bewundert. Er selber schreibt nur Fernsehskripts und hat darum Minderwertigkeitskomplexe. Und wovon haben Sie damals gelebt? Auch von Frauen? Als freier Mitarbeiter von verschiedenen Zeitschriften. Und mit Gelegenheitsarbeiten. Ich habe eine Banklehre nicht ganz abgeschlossen, weil ich durch einen Autounfall 1 Jahr lang arbeitsunfähig war. Meine Kenntnisse reichen, um meinem Bruder die Bücher zu führen. Er hat ein Fahrradgeschäft. Ja. Michael ist ein sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Derselbe Erzengel Michael, dem Sie Alibis für seine Liebesnächte geben müssen. Müssen? Ja, Sie haben recht. Als Bruder muss ich das tun. Das habe ich mir immer gesagt. Er ist mein älterer Bruder. Wenn er auch nur 14 Tage älter ist als ich. Kennen Sie die Person, mit der er seine Frau betrügt? Oh, Fragen stellst du. Wieso Ihr Bruder 14 Tage älter ist als Sie und nicht mindestens 9 Monate? Wir sind Halbbrüder. Das ist doch selbstverständlich, gar keine Frage. Also, wer ist die Frau, für die Sie Ihrem Bruder Alibis geben? Keine Ahnung. Spielt das eine Rolle? Wenn es Caroline Lanka wäre? Ausgeschlossen. Also, wenn es ausgeschlossen wäre, hätte ich die Frage nicht gestellt, mein Lieber. Caroline mit Michael. Unvorstellbar. Ja, das sagen Sie. Wer ist das uneheliche Kind? Sie oder Ihr Bruder? Geboren sind wir beide nicht unehelich. Noch während meine Mutter schwanger war, hat mein Vater die Scheidung durchbekommen und die andere Frau geheiratet. Oh, Männer. Mein Vater war Bergarbeiter und er soll ein prima Kumpel gewesen sein, sagen alle. Wie doppelsinnig. Wir sind dann zu meiner Großmutter gezogen, meine Mutter und ich. Großmutter war Schneiderin. Meine Mutter hat wieder bei ihr gearbeitet. Mhm. Einfache Sachen für einfache Leute. Kleider ändern, Hosen kürzen. Mhm. Auf dem Gymnasium habe ich dann zufällig meinen Bruder kennengelernt. Wir sehen uns ziemlich ähnlich. Allerdings war Michael immer größer und stärker. Er war auch in der Schule besser. Ah. Im Turnen sowieso. Sogar in Deutsch. Das Schicksal vieler Dichter. Pauker wissen Außergewöhnliches nicht zu schätzen. Sie waren in der Rechtschreibung schwach. Das stimmt. Bis heute mache ich da komische Fehler. Meine Mutter hat mich natürlich nach jeder Klassenarbeit gefragt, und was hat Michael, dieser Hurensohn? Es hat sie wahnsinnig geärgert, dass er meistens bessere Noten hatte. Ja, dann blieb ich sogar sitzen. Aha. Aber daran war ein Unfall schuld. Ich lag mit einem komplizierten Beinbruch 4 Monate im Krankenhaus. Also schon 2 schwere Unfälle? Ich hatte viele Unfälle. Ich war immer ein Pechvogel. Mein Vater ist übrigens bei einem Unfall ums Leben gekommen. Er hat gar nicht mehr miterlebt, wie Michael seinen Weg gemacht hat. Er hat es geschafft. Ich nicht. Na, hören Sie. Sie haben ein bekanntes Buch geschrieben. Sie haben eine berühmte Frau erobert. Ja, aber ich habe den Durchbruch nicht geschafft. Michael wird nie pleite machen, aber ich? Wenn mich jetzt nach meinem Verleger auch Caroline fallen lässt, dann bin ich ein Versager. Meine Mutter hat mich oft einen Versager genannt. In jener Nacht hat es mich vielleicht so sehr getroffen, dass ich sie erschossen habe. Das ist doch Unsinn. Mit welchem Recht maßt du dir Urteile an? Lieber Maurer, der Fall ist interessanter, als meine Frau es ahnt. Jetzt müssen wir natürlich in die Analyse gehen und die muss leider ohne dich stattfinden. Wir fangen gleich morgen an. Ich würde meine Sekretärin selber um einen Termin bitten. Halten Sie mich für einen typischen Mörder? Ich habe begründeten Verdacht. Guten Abend, Herr Hauptkommissar Ohlicher. Hier spricht Professor Hüllemann. Sie werden mir den späten Anruf verzeihen, denn ich rufe in Ihrem eigenen Interesse an. Einer meiner Patienten hat möglicherweise diese Frau Marie Maurer erschossen. Ach nee. Den Namen wollen Sie mir natürlich nicht sagen. Das darf ich nicht. Allerdings könnten mich gewisse Umstände zwingen, meine ärztliche Schweigepflicht zu brechen. Sie werden verstehen, dass ich da gewisse Informationen brauche. Ach nee. Ja, was wollen Sie denn wissen? War es überhaupt ein Mord? Ich würde es eher für einen Selbstmord halten. Mhm. Wenn das ein Mann mit Ihrem untrüglichen Instinkt sagt... Ich halte mich mehr an die Tatsachen. Dann kennen Sie das Motiv für den Selbstmord. Da kommt wahrscheinlich viel zusammen. Die Frau hatte zum Zeitpunkt ihres Todes einen Blutalkoholspiegel von 2,6 Promille. Sie war wegen Trunkenheit entmündigt, schon 2 Entziehungskuren... Jetzt drohte eine Zwangseinweisung in die Landesheilanstalt. Hm. Und im Volksmund heißt das immer noch Klapsmühle. Eine Klapsmühle, aus der einen dann keiner mehr rausholt. Ja, und die Tatwaffe? Nicht registriert. Wahrscheinlich hat sie von einem der Männer gemobst, die sie sich in einer Kneipe aufzugabeln pflegte. Vielleicht von ihrem allerletzten Saufkumpan, der dann kurz vor dem Schuss die Wohnung verließ. Ohlicher Sie Pokon. Sie wollen mir doch nicht weismachen, dass Sie ein Royal Flush haben. Dazu fehlen Ihnen doch noch ein paar Karten. Was haben Sie denn für Karten? Erst will ich bei Ihnen sehen. Dann decke ich meine Karten auf. Ach nee. Also gut. In der Tatwaffe fehlen 2 Kugeln. Es ist aber nur ein Schuss gefallen. Ah. Also wo, wann und gegen wen ist die erste Kugel abgefeuert worden? Also Sie müssen zugeben, das passt nicht zu einem Selbstmord. Wieso nicht? Ein Probeschuss? Wenn jemand sehen will, ob das Ding auch funktioniert, das er da auf dem schwarzen Markt kauft, kann er doch einen Probeschuss abgeben. Und? Und? Jetzt decken Sie Ihre Karten auf. Heute Abend nur eine, Ohlicher. Ach nee. Vergessen Sie mal die Möglichkeit des Selbstmords. Konzentrieren Sie sich auf Mord. Wenn Sie beweisen können, dass es Mord war, dann bekommen Sie von mir den Mörder. Ich bringe ihn dazu, dass er sich selbst stellt. Schönen Abend noch, Ohlicher. Du musst zur Polizei gehen, Michael. Du musst unser Alibi widerrufen. Man hat den Verdacht, dass meine Mutter ermordet worden ist. Man wird also mein Alibi genau unter die Lupe nehmen und mein Alibi ist auch dein Alibi. Es war schon jemand bei mir. Ich habe gesagt, dass wir die ganze Zeit zusammen am Mückelsee waren. Aber begreifst du nicht, in was ich dich da hineinziehe? Wenn herauskommt, dass ich bei meiner Mutter war, dann kommen sie wieder zu dir. Und dann kriegst du wegen deiner Falschaussage die schlimmsten Scherereien. Wenn du jetzt gleich hingehst, freiwillig, kannst du bestimmt noch um Diskretion bitten. Moment mal. Du hast doch mit dem Tod deiner Mutter nichts zu tun, oder? Ich habe für die Tatzeit einen Filmriss, das weißt du doch. Natürlich wollen wir hoffen, dass ich es nicht getan habe. Aber auf keinen Fall will ich dich in die Sache reinziehen. Ach, du bist ein Kumpel, Bruder. Ja, ich gehe zur Polizei. Ich pauke dich da raus. Wie, Michael? Frag nicht. Aber die werden ihre dreckigen Pfoten von dir wieder wegnehmen. Verlass dich drauf. Wie erklären Sie sich Ihren Erfolg bei Caroline Lanka? Sie bewundert meine Intelligenz. Na, bei aller Bescheidenheit, da gibt es intelligentere Männer. Und was die zu Hause haben, lässt sich mit Caroline Lanka nun wirklich nicht vergleichen. Caroline hat sehr schlechte Erfahrungen mit Männern gemacht. Sie hat festgestellt, dass Männer oberflächlich sind. Dass Männer es nicht wert sind, wenn man sie liebt. Und dass Männer sie als Frau nicht anerkennen. Keinem dieser Männer hat sie im Grunde etwas bedeutet, glaubt sie. Das ist bei mir anders. Mir bedeutet sie alles. Sie ist wunderbar. Da idealisieren Sie sie natürlich. Hat sie Ihnen noch nie vorgeworfen, dass sie genauso sind wie die anderen Männer? Doch, natürlich. Es gibt auch mal Streit zwischen uns. Aber im Grunde weiß sie, dass ich nicht wie die anderen Männer bin. Haben Sie oft den Wunsch, sie zu töten? Ich habe nie den Wunsch gehabt, zu töten. Auch nicht bei einer fetten Spinne? Da fällt mir etwas ein. Ich hatte als Kind eine Katze, die ich sehr liebte. Einmal biss sie mich plötzlich in den Finger und ich warf sie aus dem Fenster, aus dem vierten Stock. Ich dachte schon, ich hätte sie umgebracht. Am liebsten wäre ich nun selber aus dem Fenster gesprungen. Aber es war nichts passiert. Wenn Sie Ihre positiven Seiten herausstreichen müssten, welche wären das? Ich bin charakterstark. Und ich bin stolz. Sehr schön, der klassische Einzelgänger. Ja, die erste Stunde ist nun leider um. Draußen wartet schon ein anderer Patient. Wir sehen uns übermorgen wieder. Eins muss ich noch sagen. Ja, bitte? Ich habe mir eine neue Pistole gekauft. Bei demselben Mann, von dem ich die erste hatte. Nur damit ich mich im Notfall erschießen kann. Dann sehen wir uns nicht übermorgen wieder, sondern morgen. Also, damit ist das Alibi Ihres Bruders im Eimer, Herr Maurer. Mein Bruder hat seine Mutter nicht erschossen. Es war Selbstmord, ich weiß es. Ach nee. Seine Mutter hat mich in der Nacht angerufen. In dem Hotel, in dem ich mit der Frau... Naja, Sie wissen ja. Ansgars Mutter hat Sie? Sie hatte doch überhaupt keine Beziehung zu Ihnen. Doch. Seit es mit ihrer Trunksucht so schlimm war, wurde Ansgar alleine nicht mehr mit ihr fertig. In solchen praktischen Dingen ist er ja hilflos. Als sie entmündigt werden sollte, habe ich mich um einen passenden Vormund gekümmert. Woher hatte sie denn die Telefonnummer ihres Hotels? Von Ansgar. Sie hat mir am Telefon die ganze Geschichte vorgejammert. Sie hatte Ansgar eine Null genannt, eine Niete, ein Versager, einen Schandfleck. Er hatte seine Pistole herausgezogen und wollte sich selbst erschießen. Sie hat ihm die Pistole weggenommen. Ist ein solcher Schwächling? Seiner Mutter gegenüber war er schwächer als ein Schwächling. Er hat ihr vorgeheult, dass er nun zum Mückelsee fährt und sich ertränkt. Sie soll mich anrufen und mir das sagen, denn wenn was Besonderes passiert, würde ich Bescheid wissen wollen. Natürlich habe ich das für Quatsch gehalten. Und Ansgar hat sich auch nicht ertränkt. Ach Gottchen. Ja, aber sie hat von mir verlangt, dass ich sofort zum Mückelsee fahre und Ansgar aus dem Wasser fische. Die Frau war stockbesoffen. Ich konnte gar nicht mehr mit ihr reden. Schließlich habe ich die Geduld verloren. Leider. Aber Sie müssen meine Lage bedenken. Ihre Lage? Sie lagen mit einer Frau im Bett. Ja. Und da lasse ich mich doch nicht am Telefon zur Minna machen. Ich habe gesagt, jetzt reicht es. Ich werde mit dem Vormund reden. Jetzt kommst du in die Anstalt. Und ich lege jetzt den Hörer auf, basta. Das waren meine letzten Worte. Sie hat noch geschrien, leg nicht auf. Wenn du auflegst, bringe ich mich um. Hätten Sie das ernst genommen, Herr Kommissar? Ich habe aufgelegt. Sehr schön, aber vielleicht nur sehr schön ausgedacht. Ich habe schließlich eine Zeugin. Sie hat jedes Wort mitbekommen, hat sich gleich neben mich an den Telefonhörer gehängt. Leider muss sie aus dem Spiel bleiben. So nicht, Herr Kavalier. Ihre Aussage ist überhaupt nicht wert, wenn Sie jetzt nicht Ross und Reiter nennen. Gefällt Ihnen der Vergleich? Nein. Ich nehme ihn zurück. Aber die Frage nehme ich nicht zurück. Wer war die Frau? Nein, Ulicher, das überzeugt mich nicht. Ach nee. Die Frau, deren Namen Sie mir partout nicht nennen wollen, kann doch von Michael zu einer Falschaussage angestiftet worden sein. Mein Patient, Sie wissen jetzt ja, dass es Ansgar ist, ist ein typischer Mörder. Was Sie alles für Ihre Patienten tun? Allerdings, Ulicher, allerdings. Vor Gericht sehen wir uns wieder. Und dann nehme ich Ihnen Ansgar wieder weg. unzurechnungsfähig. Nehmen Sie mich etwa nicht ernst? In diesem Fall sehen wir uns vor Gericht kaum wieder. Der Fall ist geklärt. Na. Wir haben übrigens auch den Saufkumpan gefunden, den die Mutter sich in einer Kneipe aufgegabelt hat. So? Er hat den Beginn des Streits zwischen Mutter und Sohn noch mitbekommen. Deckt sich völlig mit Michaels Angaben. Also kann Michael sie nicht erfunden haben. Eine halbe Stunde vor dem Schuss hat er die Wohnung verlassen. Für die Tatzeit hat er ein Alibi. Bombensicher. Aber nun kommt das Schönste. Ich bin gespannt. Auch Atzka hat für die Tatzeit ein bombensicheres Alibi. Was? Er ist bei der Rückfahrt in Richtung Müggelsee in eine Radarfalle geraten. Das freut mich zu hören. Trotzdem bleibt er ein potenzieller Mörder. Jetzt, wo seine Mutter durch seine Schuld Selbstmord begangen hat, ist er noch gefährlicher geworden. Ach nee. Er hat starke, uneingestandene Tötungswünsche gegen seinen Bruder Michael. Und gegen Caroline Lanka. Wird ja immer doller. Der würde es nämlich Spaß machen, Anska ausgerechnet mit seinem Bruder zu betrügen. Sasi, ist sie etwa die geheimnisvolle Zeugin, die Michael präsentiert? Das geht sie gar nichts an. Ich wollte Ihnen das Ding mal zeigen, Herr Kommissar. Vielen Dank, Herr Zielke. 9mm Geschoss. Es steckte im vorderen Dachpfosten auf der Fahrerseite. Erst durch die Windschutzscheibe und dann plopp in den Dachpfosten. Wahrscheinlich so ein verrückter Jäger, der da im Wald rumgeballert hat. Wissen Sie noch ungefähr die Stelle? Genau. Wir fuhren gerade am Haus von dieser Caroline Lanka vorbei. Ich weiß nicht, ob Sie die kennen. Caroline Lanka? Die Schauspielerin, das ist ja hochinteressant. Jetzt erzählen Sie mal ganz genau. Auf alle Fälle finde ich es sehr erfreulich, Frau Lanka, dass Sie sich zu diesem Gespräch bereit erklärt haben. Dass Sie mir auf manche wichtigen Fragen vorerst noch nicht antworten wollen, das kann ich gut verstehen. Genauso gut, wie ich verstehen könnte, wenn Sie sich auf ein kurzes, intimes Abenteuer mit Anskas Bruder eingelassen hätten. Wie kommen Sie auf diese absurde Idee? Nur für ist sie absurd. Sie lieben Anska. So wollen wir es ruhig einmal nennen. Ja. Es ist gerade Anskas Schwäche, die sie zu ihm hinzieht. Also das ist völlig aus der Luft gegriffen. Doch. Hinter ihren schmerzlichen Erfahrungen mit anderen Männern steckt nämlich im Grunde nur ihre Unfähigkeit zu lieben. Innerlich leiden sie darunter. Verstehen Sie nun, was Sie an Anska reizt? Sie reizen mich, Herr Professor. Und zwar bis zur Weißglut. Unbewusst begehren Sie jene anscheinend normalen, in sich selbst gefestigten Männer, die auf Sie anziehend wirken, die Sie aber beherrschen. Nach 2 Jahren reicht Ihre abblätternde Schönheit nicht mehr aus, um Anska schmachten zu lassen. Sie suchen nach Möglichkeiten, ihn zu demütigen. Mir scheint, Sie suchen nach Möglichkeiten zu demütigen. Mich. Und Anska. Anskas Leben ist unbewusst ein Kampf gegen seinen Bruder. Ja, gewissermaßen im Auftrag seiner Mutter. Er muss es besser machen als der Hurensohn. Anska fühlt sich Michael immer unterlegen. Aber dass er eine so schöne, begehrenswerte Frau wie Sie besitzt, ist sein Triumph. Und Sie spüren seinen Triumph, Frau Lanka. Und Sie fühlen, dass Sie ihm diesen Triumph nicht lassen dürfen. Denn dann wäre er zu stark für ihn. Darum und nur darum betrügen Sie ihn mit seinem Bruder. Ich betrüge Ansgar nicht. Na, machen Sie mir doch nichts vor, Kind. Raus mit der Sprache. Sie sind ein Voyeur. Sie haben nur Interesse an Bettgeschichten. Ich will Ansgar nur helfen. Wenn Sie mir nicht trauen, dann sind Sie selber für Ansgars Schicksal verantwortlich. Nur einen guten Rat will ich Ihnen noch geben. Darauf kann ich wirklich verzichten, Herr Professor. Wenn Sie in dieser Nacht die Geliebte von Michael waren, dann sagen Sie es Ansgar. Erklären Sie es ihm. Wenn er es von der Polizei erfahren muss, ist es zu spät. Erika! Was? Du bist schon da? Erika, ich habe recht gehabt. Ansgar ist ein Mörder. Ein klassischer Fall. Ach, schon bei seinem Namen wurde ich stutzig. Ansgar, Erzbischof, Ansgar, der Apostel des Nordens. Was kann der arme Junge für seinen Namen? Na, unbewusst ist ihm der Name zur Verpflichtung geworden. Es ist bewiesen, dass Menschen mit seltsamen Namen schwerere Persönlichkeitsstörungen aufweisen als Menschen mit gängigen Namen. Willemann, dein Name ist ja auch komisch. Na, Ansgar hat der Vater gefehlt. Es ist ungeheuer wichtig. Das Fehlen des Vaters ist verheerend und wird tatsächlich bei den meisten Mördern gefunden. Sein Vater ist doch schon ewig tot. Aber der Vaterhass ist längst selbstständig geworden und überträgt sich auf andere Personen. Tötungswünsche werden zwar unterdrückt, führen aber zu schweren Schuldgefühlen und damit zunächst zu selbstmörderischen Tendenzen. Das erklärt Anskas auffällige Unfallneigung. Mörder erleiden doppelt so häufig Unfälle wie normale Menschen. Anska ist ein Einzelgänger. Das ist typisch für einen Mörder. Warum schreibt er? Darin drückt sich seine Anlage zum Voyeur aus. Was er schreibt, erscheint ihm vor seinem geistigen Auge. Naja, jetzt wirst du wissen wollen, warum er diese merkwürdige Schwäche in der Rechtschreibung hat. Nein. Soll ich dir einen Steak machen? Ja. Wie viele Mörder mit hoher Intelligenz hat Ansgar eine scheinbare Schwäche in der Rechtschreibung. Unbewusst akzeptieren sie unsere gültige Rechtschreibung nicht. Rechtschreibung. Unbewusst wollen sie ihr eigenes Recht. Am Ende nehmen sie sich das Recht zu töten. Und weißt du, warum ein Mörder tötet? Weil er seiner Mutter beweisen will, dass er keine Memme ist. Ach Gott, du hältst diese idiotischen Theorien für bewiesen. Du gönnst mir nur nicht den Triumph. Aber dass eine Pistolenkugel ein Beweis ist, wirst sogar du zugeben müssen. Ansgar hat auf Caroline Lanka geschossen. Was? Warum? Die auslösende Situation war die Ablehnung seines Buches durch den Verleger. Typisch für Mörder ist, dass sie Ablehnungen nicht verkraften. Für Ansgar ist klar, dass Caroline Lanka ihn nun ebenfalls ablehnen wird. Er geht zu seinem Auto, in dem er die Pistole liegen hat, um sich zu erschießen. Aber er hat Angst. Er hat Angst, sich selbst zu töten. Da kommt Caroline Lanka in ihrem Sportwagen. Beim Aussteigen kehrt sie ihm den Rücken zu. Sie hat ihn im Dunkel der Garage nicht sehen können. Aber für seine kranke Psyche ist es wie ein Symbol, dass sie ihm den Rücken zukehrt. Er richtet die Pistole auf sie. Er will nur einmal den Gedanken durchspielen. In diesem Augenblick schlägt das aggressive Moment in seiner Libido in Hass um. Er drückt ab. Zufällig fährt ein Auto vorbei und in dieses Auto schlägt die Kugel ein. Caroline Lanka hält den Schuss für einen Auspuffknall. Haben Sie Ansgar verhaftet? Nein, Ansgar hat Ohlicher erzählt, dass sich der Schuss beim Hantieren mit der Waffe versehentlich gelöst hat. Ohlicher kann ihm das Gegenteil nicht beweisen. Aber dir hat Ansgar die Wahrheit erzählt. Die Wahrheit ist Ansgar noch gar nicht bewusst, Erika. Er sperrt sich natürlich gegen die Einsicht, dass er Caroline töten wollte. Er macht sich selber vor, dass sich der Schuss aus Versehen gelöst hat. Und tatsächlich ist dieser Schuss aber das Schlüsselereignis. Das Schlüsselereignis. Darum lässt er in der folgenden Nacht die Pistole bei seiner Mutter zurück. Darum betrinkt er sich, was im Zusammenspiel mit seinen Schuldgefühlen seine Gedächtnislücke bewirkt. Als er dann vom Tod seiner Mutter hört, bricht die unbewusste Frage in ihm durch: Bin ich ein Mörder? Ja, ich werde ihm das alles bewusst machen, wenn er erst wieder mal bei mir auf der Couch liegt. Und warum willst du ihm das einreden? Mit einreden hat das überhaupt nichts zu tun. Ich muss es ihm bewusst machen, weil er sonst dem Wiederholungszwang erliegen würde. Er würde irgendjemanden töten, Caroline oder Michael, vielleicht sogar mich. Ah, er hasst dich also. Ach, jeder Psychotherapeut muss den Hass, den ein Patient auf einen anderen Menschen hat, auf sich selbst übertragen. Wie willst du dein Steak? Durchgebraten? Ich rufe Ansgar an. Ich muss ihn mir heute Nachmittag noch einmal vornehmen. Hallo? Oh, Frau Lanka. Der Herr Professor. Es ist gut, dass Sie anrufen. Da kann ich mich bei Ihnen gleich für den guten Rat bedanken. Ja, ich habe Ansgar eben meinen Ausrutscher mit Michael gebeichtet. Ja, ich wusste, dass ich auch da recht hatte. Ja, aber willkommen mit Ihrem guten Rat. Ansgar hat einen derartigen Wutanfall bekommen. Was? Ich muss mich ja selber ohrfeigen, dass ich es ihm erzählt habe. Na, es wäre wirklich besser gewesen, er hätte es durch mich erfahren. Ach. Wenn Sie also ganz auf mich gehört hätten und nicht nur ich halb... Ich hätte überhaupt nicht auf Sie hören sollen. Dann hätte er es nie erfahren, nicht von mir und nicht von Michael. Ja, kann ich Ansgar sprechen? Nein. Er hat vor einer Minute Türen knallend mein Zimmer verlassen. Ja, dann fährt er zu Michael, um ihn zu töten. Nein, nein, ich sehe ihn unten am Auto. Der sucht da irgendwas im Handschuhfach. Ja, die neue Pistole. Ja, es kann sein. Er hat sowas wie eine Pistole in der Hand, ja. Und jetzt kommt er zurück. Frau Lanka, keine Panik. Gehen Sie ihm ganz ruhig entgegen und erklären Sie... Ja, oder verriegeln Sie die Tür. Aber streiten Sie einfach alles ab. Warum denn? Und, hallo? Hallo, hören Sie mich noch? Frau Lanka? Nein, Frau Lanka hört Sie nicht mehr. Sie sprach von Ihrem Zimmer aus. Ich bin jetzt unten in der Halle am Hauptanschluss. Ansgar, ich wollte Sie sprechen. Ich wollte Ihnen helfen. Von Ihrer Hilfe habe ich genug, Herr Professor. Ansgar, ich... Ans... Aufgelegt. Jetzt geht er nach oben und bringt Caroline Lanka um. Wenn sie nicht alle deine guten Ratschläge befolgt. Na, hoffentlich streitet sie alles ab. Also ich fahre sofort hin. Keinen Schritt weiter, Herr Professor. Oder ich schieße Sie über den Haufen. Ansgar, ich will Ihnen doch nur helfen. Sie können mich doch nicht erschießen. Mich doch nicht. Du solltest ihn wirklich erschießen. womit fuchtelst du denn da herum? Mit Ansgars Pistole. Hat er Caroline Lanka erschossen? Nein, er wollte es gerade tun, aber da kam ich. Ich habe seine Mordimpulse sofort auf mich übertragen. Er hat die Waffe auf mich gerichtet. Du Held! Nein, ich bin kein Held. Ich habe nur meine Pflicht getan. Ich habe nur das Berufsrisiko eines Psychotherapeuten auf mich genommen. Natürlich ging es um Leben und Tod. Ein falsches Wort von mir. Und ich hätte dir jetzt seine Pistole nicht zeigen können. Ja, und mit der Pistole bist du jetzt der Größte. Ich bin doch nicht größenwahnsinnig, Erika, aber ich habe in der Tat das Höchste erreicht. Und was wird aus Ansgar? Nun, ich hoffe, dass ich ihn heilen kann. Das wird 3-4 Jahre dauern. Um Gottes Willen. 3 Jahre habe ich selber bei dir auf der Couch gelegen, als Patientin. Am Ende war ich so verzweifelt, dass ich wie ein Ertrinkende nach jedem Strohhalm griff. Du warst dieser Strohhalm. Von allen Männern in meinem Leben habe ich den Schlimmsten geheiratet. Erika, wie kannst du so etwas sagen in der Stunde meines Triumphs? Deine Triumphe? Wenn Ansgar wirklich der Mann gewesen wäre, Caroline Lanka zu erschießen, dann hätte er es doch in den 20 Minuten längst getan. Durch dein dämliches Erscheinen hast du ihr nur die Gewissheit genommen, dass Ansgar gar nicht töten kann. Aber das ist dein Triumph. Oh, man sollte deinen Patienten mal die Augen über dich öffnen. Was für ein Mann du in Wirklichkeit bist. Erika. Also Erika, du hältst jetzt dein Lästermaul oder ich stopfe es dir. Jetzt weiß ich, dass ich mich wirklich von dir scheiden lassen muss. Und dann wird man von mir die Wahrheit über meinen Ex-Mann, den berühmten Psychotherapeuten, erfahren. Über diese unglückliche Figur, die anderen helfen will, aber nicht einmal sich selbst helfen kann. Erika. Über einen Mann, der selber gar nichts mehr kann, der Männer kurieren will, die ab und zu mal eine Ladehemmung haben, wie du es in deiner idiotischen Bildersprache nennst. Ich werde auspacken über den berühmten Seelendoktor Professor Hüllemann, der eine Ladehemmung hat, solange ich zurückdenken kann, dem seit mindestens 5 Jahren kein richtiger Schuss mehr geglückt ist. Schuss jetzt! Trotzdem. Ich hatte recht. Ansgar Maurer ist ein typischer Mörder. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.